Erstdies sind die Worte des Predigers, der der Sohn Davids und König in Jerusalem war. Zweiter, der Prediger sagt, alles ist sinnlos. Es ist alles sinnlos. Dritter, was hat ein Mensch von all seiner Arbeit, die er unter der Sonne tut? Vierter, eine Generation kommt und eine andere geht, aber die Erde bleibt für immer bestehen. Fünfter, die Sonne geht auf und wieder unter, und sie eilt immer wieder an den Ort zurück, wo sie aufgeht. Sechster, der Wind weht nach Süden und dreht sich dann nach Norden, er bewegt sich immer im Kreis, und so kehrt er zu seinen früheren Wegen zurück. Siebter, alle Flüsse fließen ins Meer, aber das Meer wird nie voll, denn die Flüsse kehren immer wieder an den Ort zurück, von dem sie kommen. Achter, alles ist mühsam, und niemand kann es ganz beschreiben, das Auge wird nie satt vom Sehen, und das Ohr wird nie voll vom Hören. Neunter, was früher war, wird auch wieder sein, und was geschehen ist, wird wieder geschehen, es gibt nichts wirklich Neues unter der Sonne. Zehnter, wenn jemand sagt, schau, das ist neu, dann war es doch schon lange vor unserer Zeit da. Elfter, man erinnert sich nicht an die Menschen, die früher lebten, und auch an die, die später kommen werden, wird man sich nicht erinnern, wenn noch spätere Generationen leben. Zwölfter, ich, der Prediger, war König über Israel in Jerusalem. Dreizehnter, ich habe mich bemüht, alles, was unter dem Himmel geschieht, mit Weisheit zu erforschen und zu verstehen. Das ist eine schwere Aufgabe, die Gott den Menschen gegeben hat, damit sie sich damit abmühen. 14. Ich sah alle Taten, die unter der Sonne geschehen, und erkannte, dass alles sinnlos war und wie das Jagen nach Wind. 15. Was krumm ist, kann nicht gerade gemacht werden, und was fehlt, kann nicht gezählt werden. 16. Ich dachte bei mir, ich habe viel Weisheit gesammelt, mehr als alle Könige vor mir in Jerusalem, und mein Verstand hat viel Weisheit und Wissen gesehen. 17. Als ich versuchte, Weisheit, Torheit und Dummheit zu verstehen, erkannte ich, dass auch das wie das Jagen nach Wind ist. 18. Denn je mehr Weisheit man hat, desto mehr Ärger hat man, und wer sein Wissen mehrt, mehrt auch seinen Schmerz.